Radio Bremen 2. Das Feature am Montagabend. Es gibt ihn gebraten, sauer eingelegt, mariniert, geräuchert als Stipp und, wie schon vor 1000 Jahren, immer noch aus dem Salzfass. Hering ist in aller Munde, doch geredet wird kaum über die Nummer 1 in der Gunst der deutschen Fischesser. Wir tun es. In dem Feature geht es darum, wie der Hering auf Fangreisen durch die Nord- und durch die Ostsee in die Netze geht. Und es geht um einen Streifzug durch die Kulturgeschichte des Herings. Dazu wird Vorder- und Hintergründiges zum Silber der Meere serviert, sowie Herings Musik und auch Herings Literatur. Ergänzende Informationen zu dieser Sendung finden Sie im Internet unter www.radiobremen.de. 10 grüne Heringe, die schliefen in der Scheun. Der eine kriegte Heuschnupfen, da waren's nur noch 9. 9 grüne Heringe, die tanzten in der Nacht. Den einen hat die Nacht verschluckt, da waren's nur noch 8. 8 grüne Heringe, die wollten Salzhans üben. Dem einen wurde schwindelig, da waren's nur noch 7. Man kann sie frisch verwenden, einsalzen, räuchern oder marinieren. Man kann sie kochen, braten, backen, dünsten, filetieren, entgrätet füllen, um Gürkchen rollen, in Öl, Essig, Weißwein, sauren Schmand legen. In Salzwasser mit Zwiebeln gekocht, schmecken sie zu Amanda Woikes Pellkartoffeln. Auf Speckscheiben und mit Reibbrot überstreut, hat Sophie Rotzoll sie in die Backröhre geschoben. Die kochende Nonne Margarete Husch liebte es, ihn mit Wacholderbeeren schmorendem Sauerkraut, zum Schluss kleine entgrätete Ostseeheringe, auch Strömlinge genannt, mitziehen zu lassen. Sieben grüne Heringe, die ritten auf der Ex. Den einen warf die Echse ab, da waren's nur noch 6. 6 grüne Heringe, die trafen Almut Kümpf. Den einen fand die Almut schick, da waren's nur noch 5. Vom Aufstieg des Arme-Leutefischs. Eine kleine Kulturgeschichte des Herings von Astrid Mathieu. 5 grüne Heringe, die spielten schön Klavier. Da schlug der dumme Deckel zu, da waren's nur noch 4. Kutter Lachs läuft aus. Noch im Dämmerlicht verlässt er den Hafen von Stahlbrode. Das Fischerdorf liegt auf halbem Weg zwischen Stralsund und Greifswald, direkt gegenüber der Halbinsel Zuda, dem Südzipfel Rügens. Doch obwohl keine 3 Kilometer entfernt, sehen kann man das andere Ufer nicht. Der Frühjahrsnebel beschränkt den Blick auf die Holzboote im Hafen. Ein gutes Dutzend liegt an den Stegen. Einige pechschwarz, keine 10 Meter lang und ohne irgendwelche Aufbauten oder einen Motor. Die meisten etwas größer, mit Platz für ein klitzekleines Ruderhaus. Die Sitzbank darin reicht gerade mal für 2 Personen. Sollte ich euch hier dahinter zurecht? Wie lange fahren wir jetzt? Ja, eine halbe Stunde so ungefähr. Eine halbe Stunde, dann sind wir da. Da, das ist kurz vor dem Ufer von Rügen. Dort haben Fred Krehl und sein Kollege Jörg Perschke ihre Heringsnetze gesetzt. Stellnetze. Denn an Deutschlands Ostseeküste jagt man dem Hering nicht hinterher, sondern verfährt nach dem Motto kommen lassen. Das hat sich bisher meistens bewährt. Wenn der Winter vorbei ist, ziehen die Heringe in großen Schwärmen an die Küste, zum Laichen. Je nach Wetter hat man dann bis weit in den Mai hinein Zeit, sie aus dem Wasser zu holen. Früher haben wir, also wurde an der Küste zwischen 40.000 und 50.000 Tonnen gefangen hier. Und also im letzten Jahr war das wohl nicht sehr doll, da waren so 6.000 oder 7.000 Tonnen. Und das Jahr davor war es wieder ein bisschen besser. Aber diesmal wird es auch wieder ein bisschen mehr sein, weil die Saison ja eben länger ist. Doch es hat keinen Sinn mehr, größere Mengen als ein Viertel der Vorwendezeit aus der Ostsee zu ziehen. Die Heringe kommen zwar noch reichlich, aber der Verkauf klappt jetzt schlechter als im realen Sozialismus. Da sieht man schon so rote Fähnchen, die ja hier auch an Bord sind. Sind das Ihre? Ja, das sind unsere. Da gehen wir jetzt ran und werden die aufgenommen. Man muss die Blicke erst ein bisschen übers Wasser gleiten lassen, um die Stangen mit den roten Fähnchen auszumachen. Von einem zum nächsten mögen es 200 Meter sein. Das sind immer 8 Netze. Und die sind so 25 Meter, ist immer so ein Netz in der Länge. Jetzt sind hier 2 Reihen hintereinander und da hinten stehen nochmal 2. Der kleine Kutter gleitet weiter. Ach, jetzt kommt das nächste Fähnchen und das ist jetzt das Ende vom Netz. Jörg Perschke ist mittlerweile nach vorne in den Bug gegangen und wartet dort darauf, sich die Stange mit dem Fähnchen im richtigen Augenblick zu schnappen. Ja, wir sind jetzt ganz nah an dem Fähnchen dran. Ich hole den Bogen raus, das sind keine Fähnchen, sondern Bogen. Und jetzt ziehen Sie hier an einem Tau? Ja, da ziehe ich an einem Tau, da ist ein großes Anker dran, damit die Netze nicht wegtreiben können. Denn durch die Strömung und durch den Wind und alles so eine Sachen kann es natürlich passieren, dass sie sich auch ein bisschen versetzen. Und diese großen Anker sollen das verhindern. Der Fischer hat den schwarzen Vierzack mittlerweile die 7 Meter vom Grund bis hoch ins Boot gezogen. Da ist jetzt noch eine Leine dran. Da ist noch eine längere Leine dran, ja, damit das so ein bisschen weiter sich verteilen kann. Weil die Netze ja in gewissen Wassertiefe näher anfangen zu schweben. Und das Anker liegt auf dem Grund. Und das soll die lange Leine ein bisschen ausgleichen. Ne? Dann lege ich den Roller ein und dadurch, jetzt lege ich das Netz in den Roller ein, schalte es ein und dann geht's los. Dann kommen die Netze von fast alleine nach oben. Hey, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Das sieht sehr gut aus, ja. Zudem, weil gestern nur weniger war, ist es heute doch wieder ganz gut. Reichlich viel, wenn man das so sieht. So, das war das erste Netz. Und ich schätze so, da ist ein guter Dreiviertel Zentner drauf. Also, das kann man schon recht mit zufrieden sein. Die folgenden 31 Netze waren nicht so ergiebig. Aber wie viel wirklich zusammengekommen ist, lässt sich erst nach dem Puken sagen. Was nicht schon hinter der Rolle des Netzholers ins Boot gefallen ist, muss gepukt, pommersch, aus den Maschen gepult werden. Hering für Hering. Etwas anderes als Hering verfängt sich nämlich selten in den Stellnetzmaschen. Während im Schleppnetz beinahe alles endet, was gerade vor der Netzöffnung schwimmt, wählen die Stellnetze aus. Fische, die zu klein sind, schlüpfen alle durch. Zu große stoßen sich und schwimmen weiter. Und wenn man sich dann noch ansieht, wie wenig die Stellnetzfische an einem Fangtag, also für 1 oder 2 Tonnen Heringe, an Brennstoff in die Umwelt blasen, dann stehen sie auch aus diesem Grund konkurrenzlos gut da. Ich brauche ungefähr 20 Liter auf dem Tag. Mehr brauche ich nicht. Zwischen 15 und 20 Liter. Und dann ist egal, ob da viel oder wenig drauf ist, dann brauche ich auch nicht mehr. Also, das wird ja über die Rolle aufgenommen und dann pflücken wir das ab und dann liegen wir hier manchmal so 4-5 Stunden nicht und pflücken dann. Fast 2/3 der Heringe werden an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns so gefangen. Und genauso unspektakulär holte man auch schon die großen Mengen der Vorwendezeit aus dem Wasser. Kleine Schleppnetzkutter brauchen für eine Tagesfangtour 5-mal so viel Brennstoff. Und die großen Hochseetrawler fischen nach dem Motto 1:1. Eine Tonne Brennstoff für eine Tonne Fisch. Damit bei unserem Stellnetzkutter aus Stahlbrode wenigstens 20 Literchen pro Tonne Hering zusammenkommen, muss der Motor zum Netz aussetzen, aber doch wieder laufen. Schön geordnet liegt das Garn bereit. Die Schwimmleine mit den kleinen Korken immer rechts, die Bleileine links, damit die dünne Netzwand dazwischen glatt im Wasser hängt. Ein Stellnetz nach dem anderen wirft Jörg Perschke wieder ins Wasser. Dann, wenn das Netz zu Ende ist, kommt immer so ein Korken, dass er immer ein bisschen hoch hält. Ne? So, kommt wieder die lange Leine und der Anker, der das Ganze wieder, die ganze Reihe beendet. Mit den Fähnchen, dass jeder weiß, Hier ist die Reihe zu Ende, hier kann er hinterher langfahren. Noch knappe 10.000 Tonnen Heringe fangen Deutschlands Ostseefischer jedes Frühjahr. Erlaubt wären 10-mal so viel. Da aber seit der Wende die Fabriken fehlen, in denen man Heringe ausnahm, klappt der Absatz nicht mehr. Heringe filetieren können die Dänen billiger. Und wegen der niedrigen Heringspreise, pro Tonne gibt's 300 bis 400 Mark, lohnt sich der Transport dorthin kaum. Die Stahlbroder haben noch Glück. Die Nachbargenossenschaft Strelasund in Stralsund konnte ihre kleine Bratheringsfabrik samt Filetiermaschine über die Wende retten und damit bei sich und der Nachbargenossenschaft auch einige Fischer mehr im Beruf halten als anderswo. Von dem, was die Stahlbroder fangen, können die Stralsunder einiges gebrauchen. Der Rest kommt in Stahlbrode in den Räucherofen und wird gleich warm verkauft. So wie die Flundern, die sich nach der Heringssaison in den Stellnetzen verheddern. Aber der Hering ist nach wie vor der Brotfisch, trotz der 40 Pfennige, die ein Kilo Heringe höchstens bringt. In einen Harum jung und stramm, so drei, vier, tata, tiralala, der auf dem Meeresgrunde schwamm, so drei, vier, tata, tiralala, verliebte sich, oh Wunder. Die olle Flunder, die olle Flunder, verliebte sich, oh Wunder, die olle Flunder. Der Harum sprach, du bist verrückt, so greif jetzt, da, da, tiralala, du bist mir viel zu platt gedrückt, so greif jetzt, da, da, tiralala, rutsch mir den Buckel runter, die olle Flunder. Du olle Flunder, rutsch mir den Buckel runter, du olle Flunder. Da schießt die Flunder in den Grund, so drei, vier, da, da, tiralala, wo sie ein großes Goldstück fund, so drei, vier, da, da, tiralala, ein Goldstück von 10 Rubel. Oh, welch ein Jubel, oh, welch ein Jubel. Ein Goldstück von 10 Rubel, oh welch ein Jubel! Auf den Grund seiner Geschichte stoßend, der Geschichte des Herings, findet man den Grund zum Reichtum der Hanse, besonders ihrer Königin Lübeck. Lübeck hatte das Sagen in diesem Bund der Kaufmannsstädte. Die Stufen im Lübecker St. Annen-Museum führen hinauf zu einem Requisit, oder soll man sagen, einer Reliquie aus der Zeit der Hanse. Genau genommen sind es 2 Gefäße aus Bronze, auf die die Besucher stoßen. 15 oder 20 Liter mögen sie fassen. Die Form des einen erinnert an eine griechische Amphore, die des anderen an einen weiten Becher oder Apothekermörser. Die knappe Notiz daneben erklärt diese Gefäße als Heringsarme, Eichmaß für Heringstonnen, Bronze, Lübeck oder Rostock, 1469, aus dem Rathaus. Diese Gefäße waren die Norm, an der alljährlich mindestens 100.000 Holzfässer gemessen werden mussten. Denn mit solchen Eichmaßen wurden die Fässer für den schonischen Hering geprüft. In Massen zog der silbrige Schwarmfisch im Mittelalter vor die Küste Schonens. Von dieser im Südwesten des heutigen Schwedens gelegenen Halbinsel ragt südlich von Malmö eine kleine hammerförmige Landzunge in die Ostsee hinein. Chronisten sagen, Ruderboote wären dort in den Schwärmen stecken geblieben, wenn sich die Heringe dieser Region zum Laichen versammelt hätten, alljährlich vom Hochsommer bis in den Herbst hinein. Dieser Reichtum blieb ungenutzt, bis gegen Ende des 12. Jahrhunderts Lübecker Kaufleute mit ihren Schiffen erschienen, Salz aus Lüneburg mitbrachten und an der Küste Schonens eine regelrechte Fischindustrie ins Leben riefen. Jahrhundertelang beherrschten Kaufleute aus Lübeck, die Lübecker Schonenfahrer, den Handel mit dem Salzhering. Zum ersten Mal wurde er in großem Stil verkauft und fand seinen Weg in jeden frommen Mund. Selbst im hintersten Winkel Europas. Nachdem hier fast alle Menschen zu Christen gemacht worden waren, kam die preiswerte Fastenspeise gerade recht. Auch aus Städten wie Rostock und Danzig segelten Schonenfahrer herbei und bauten Sommer für Sommer auf der Landzunge zwischen den kleinen Orten Skanör und Falsterbu ihre Budenstädte auf. Dort, wo ihnen der damals dänische König eine Witte, ein Stück Land, zugewiesen hatte. Ansonsten überließ er das Feld den Lübeckern, die ihren Einfluss nicht nur auf das Wittenlager beschränkt haben sollen. Es wird behauptet, sie hätten bis ins dänische Königshaus hineinregiert. Zwischen Falsterbu und Skanör waren während der Saison mehrere 10.000 Menschen damit beschäftigt, zehntausende Tonnen Hering zu verarbeiten. Den Fang betrieben Fischer in kleinen, 5 bis 6 Mann fassenden Booten, Schuten genannt. Zum größten Teil waren sie Dänen. Ihre dürftigen Hütten, für die sie an den König Zins zahlten, standen am Strande. Die Fischer durften jedoch nur so viel Fisch salzen, als sie zum Unterhalt bedurften. Denn der Handel mit dem kostbaren Gut gebührte allein den fremden Kaufleuten, die ihnen den Fang abkauften für Geld, häufiger in Gegenrechnung für mitgebrachte Lebensmittel und Waren. Das Einsalzen besorgten Frauen. Die einen weideten mit höchster Fingerfertigkeit den Fisch aus, die anderen legten ihn in die Lage. Die Tonnen, deren Größe und Gestalt Vorschriften bestimmten, brachten die Händler fertig mit. Die flinken Böttcher hatten sie nur zuzuschlagen. Die Tonnen mussten dem Rostocker Tonnenmaß entsprechen. Darauf hatten sich die Hansestädte nach einigem Hin und Her geeinigt. 8 Rostocker Heringsarmen gingen in ein Fass. Lübecks bronzene Museumsstücke waren also mit dabei, vor mehr als einem halben Jahrtausend im Trubel auf Schonen. Es ging dort nicht nur um Heringe. Das Silber des Meeres führte sie zwar alle zusammen, aber die Schonenfahrer aus Lübeck und Hamburg, Danzig, Deventer, Dortmund und vielen anderen Städten kauften und verkauften dort alles, was in Europa begehrt war. Zum Beispiel orientalische Seide und Gewürze, Pelze aus dem Norden, Tuch, Hausgeräte, Wein und Bier. Die schonischen Märkte waren der Handelsplatz im Ostseeraum. Heute ist davon nichts mehr zu sehen. Schonische Heringe jedoch, wie sie von der Danziger Witte auf Falsterbo gesalzen in Kisten geliefert wurden, weshalb die Kistenmacher und Schonenfahrer zwar zünftig getrennt waren, aber der Johanneskirche gemeinsam den Marienaltar und das Seelgerät stifteten, wurden von Dorothea, als sie 4 Herren zu Tisch hatte, nach den Regeln ihrer Fastenküche zubereitet. Sorgfältig gewässert, legte sie 12 schonische Heringe über Glut in heiße Asche, sodass sie ohne Öl, Gewürz und sonstige Zutat nur aus sich in ihrem Aschenbett zu garem Geschmack und weißen Augen kamen. Bevor sie die Heringe einzeln in die flache Schüssel legte, und zwar Seite an Seite, wechselnd, Kopf neben Schwanz, blies sie jedem die gröbste Asche ab, aber es blieb doch ein silbrig-grauer Rest auf dem Fischgericht, so dass sich die 4 Herren, kaum war Dorothea wieder gegangen, fragen mussten, welche Art Holz die Fastenköchin zur Asche gebrannt haben mochte. Ein paar Ruderschläge sind es nur vom Ufer der Schlei bis zum Kappelner Heringszaun. In dem schmalen Fjord, der wie ein Fluss von der Ostsee bis nach Schleswig reicht, ist Kappelns Heringszaun der letzte seiner Art in ganz Europa. Seit Jahrhunderten werden sie immer erneuert. Die vielen tausend Holzpfähle, die wie dunkle Stummel aus dem Wasser lugen, eigentlich Stummelpaare. Zusammen mit dem Weidengeflecht, das in die Zwischenräume der Doppelreihen gestopft ist, bilden sie lange Linien, die sich vom Ufer bis zur Mitte des Wassers ziehen und sich dort mit anderen langen Pfahlreihen verbinden. Nach rechts und links haben wir die langen, gewaltigen Fangarme, etwa ca. 300 Meter lang, das Ganze. Nicht? Und das verjüngt sich hier hinten, wo wir jetzt zurzeit stehen. Da ist dieser Sack dran, dieser Heringsack, der Endsack, diese Reuse besser gesagt. Nicht? Und da verfängt sich der Fisch, der Hering. Lass mal los. So. Und jetzt haben wir das. Wie schwabbelt das hier? Gerhard Zander, Kappelns ehemaliger Stadtgärtner, macht sich im Frühjahr morgen für morgen auf, um die altertümliche Großreuse zu leeren. Für Berufsfischer lohnt sich diese Arbeit nicht mehr, zumal damit ja auch noch die aufwendige Pflege des Heringszauns verbunden ist. Deswegen waren in der Schlei schon zu Beginn dieses Jahrhunderts nur noch zwei Heringszäune übrig. Urkundlich belegt sind sie seit den 15. Jahrhundert, sagt Stadtarchivar Hans-Peter Wengel. So um die Zeit 1451 sind die ersten erwähnt. Und zwar hat ein holsteinischer Ritter zwei Heringszäune in Kappeln übernommen. Und der hat sie von diesem Gotthofer Bischof gekriegt. Deswegen sind sie erwähnt. Aber bedeutet nicht, dass die ersten Heringszäune dann da waren, sondern die waren auch schon vor dem da. So um des 17. Jahrhunderts rum sind belegt 41 Zäune in der Schlei, in der Gegend von Schleimünde bis nach Arnis. Das wissen wir so genau, weil der Kartograf Johannes Meyer 1642 im Auftrag des Bischofs die Zäune vermessen hat und neu aufgezeichnet hat. Die vielen Heringszäune gehörten den Gutsherren beiderseits der Schlei. Die freien Fischer mussten sich mit dem spärlichen Rest begnügen, obwohl sie theoretisch dieselben Fangrechte hatten wie die Junker. Auch den handeltreibenden Bürgern mit ihren Frachtseglern machten die gutsherrlichen Heringszäune zu schaffen, auf dem Weg bis nach Kappeln, Arnis oder Schleswig. Diese Segelschiffe müssten natürlich auch kreuzen auf der Schlei, auf dieser engen, ist natürlich sehr schwer. Und dadurch haben sie ewig Schwierigkeiten mit den Heringszäunen gehabt. Und es war sogar so, dass der dänische König Christian III. Gesagt hat, die Heringszäune in der Arnisse Enge müssen weg. Aber mit einem Gespräch mit den Gutsherren und ein Essen mit den Gutsherren hat das alles wieder zurückgenommen. Diese aus dem Jahre 1550 überlieferte Form der Konfliktlösung ist nur ein Beispiel für den jahrhundertelangen Dauerstreit um den Schleihering. Die Fänge waren offenbar so ergiebig, dass auch für Interessenten von außerhalb noch etwas übrig blieb. Früher kamen regelmäßig die Händler aus Sachsen, aus Thüringen, aus Westfalen mit ihrem Planwagen und haben die Heringe hier gekauft. 16., 17. Jahrhundert, da gab es noch keine Eisenbahn, da sind sie alle mit ihrem Planwagen gekommen und dann, die haben entweder gesalzene Heringe in Tonnen mitgenommen oder die geräucherten Heringe. Und die geräucherten Heringe sind sehr dunkelbraun gewesen und sehr hart geräuchert, dass sie ihre 2 bis 3 Wochen Fahrzeit nach Sachsen oder nach Thüringen dann auch überstehen konnten. Und die wurden da unten verkauft. Im Heringsnasenland, an die Heringsnasen, wie sich die Menschen in Thüringen nennen lassen mussten. Nur allzu oft kam bei ihnen das arme Leuteessen auf den Tisch oder hing von der Decke. Für eine ganze Familie hat so ein salziger Hering angeblich gereicht, und zwar eine Woche, weil man mit dem Brot und später der Kartoffel nur daran entlang streichen durfte. Und morgen ist Salat, wie Mutter gleich zur Stadt. Kauft ein solchen Hering, denn hätt wie Albert. Mein Vater kriegt das Mittelstück, mein Mutter den Schwanz. Und was dann noch Norblöff kriegt, wie Kinder ganz. Im Norden wurde das karge Sonntagsessen also auch mehr oder weniger gerecht geteilt. Das Mittelstück für den Vater, für die Mutter gab's den Schwanz und für die Kinder den Rest. Aber auch als Glücksbringer hat der arme Leutefisch noch immer einen guten Ruf. Pommersche Fischer tragen gerne ein paar Heringsschuppen im Portemonnaie, damit ihnen das Geld nicht ausgeht. Und zur Verlobung wirft einer einen Hering an die Decke, raunten sich Westdeutsche in der Nachkriegszeit zu, wenn sie sich über die Sitten einquartierter Flüchtlinge austauschten. Vielleicht stimmt das nicht ganz, aber Heringsseelen, die silbrigen Schwimmblasen also, dürften so manche Zimmerdecke verziert haben. Und von Böhmen bis Holland reimte man, jeweils in der eigenen Mundart, wenn der Hering kommt ins Land, wird der Doktor unbekannt. Das verkündeten schon die Bürgermeister Amsterdams und Lübecks. Beide Städte verdanken ihren ursprünglichen Reichtum bekanntlich dem Hering. Beinahe zeitgleich, in der Mitte des 17. Jahrhunderts, versicherten die Herren Tulp und Neukranz ihrer Mitwelt, Krankheiten verschwänden vor den Heringen geradezu wie der Nebel vor der Sonne. Aber wie das mit bitterer Medizin manchmal so ist, die Nummer 1 unter Deutschlands Dichtern, Goethe, war nicht begeistert von der Nummer 1 unter den Fischen auf den Tischen seiner Landsleute. Reimte der Dichterfürst doch ganz unverblümt: Begeisterung ist keine Heringsware, die man einpökelt auf einige Jahre. Das sah Fürst Bismarck anders. Im Verein mit Kaiser Wilhelm verpasste er dem Hering ein neues Image. Der arme Leutefisch wurde zum Volksnahrungsmittel erhoben. Die ersten deutschen Fischdampfer machten Jagd auf Heringsschwärme. Der Kaiser mochte das. Auf den Tisch, den deutschen Fisch! Auf den Tisch, den deutschen Fisch! Auf den Tisch, den deutschen Fisch! Auf den Tisch, den deutschen Fisch! Auf den Tisch, deutschen Fisch. Roll Mops Dübeljub, Gabi aber, Roll Mops Dübeljub, Gabi aber, Roll Mops Dübeljub, Gabi aber, Roll Mops Dübeljub, Gabi aber, Roll Mops Dübeljub, Gabi aber, R-O-L-L-M-O-P-F, Böckling. Die Heringe der Ostsee sind kleiner als die Heringe der Nordsee. Auch verlaufen ihre Geschichten von Pfützenrand zu Pfützenrand ganz anders erzählt. Wenn ich Ihnen mal was vorlesen darf, ein Rezept. Fischhändler Hans Schmitz in Oberhausen hält Großvaters Kochbuch von 1909 in der Hand. Da steht es: Heringe frische zu kochen. Das ist an für sich ungewöhnlich. Heute wird der Hering mehr gebraten. Und zwar schreibt mein Großvater da: Nachdem man die Fische ausgenommen, geschuppt, gewaschen hat, bestreut man sie mit Salz, taucht sie rasch in Essig, klemmt den Schwanz ins Maul und kocht die Fische in Salzwasser etwa 10 Minuten. Man verziert die angerichteten Heringe mit Petersilie oder mit geschabtem Meerrettich und gibt eine Petersilien- oder Buttersoße dazu. Die gute und teure Butter zu Hering und den präsentiert wie die edle Forelle, das war so richtig nach Wilhelm Zwos Geschmack. Aber die übliche Art, Hering zu essen, war es damals nicht. Also so wie ich es von meiner Großmutter weiß, kenne ich als Junge den Hering aus dem Fass. Und zwar nannte man ihn, und nennt man ihn auch heute noch, ist der Salzheringe. Der wurde eine Nacht gewässert, gesäubert und kam dann in eine Essiglake. In eine Essiglake, die ein bisschen lieblich, mit ein bisschen Zucker. Also man nannte das auch eingelegt rheinischer Art, aber das ist der Hering so, wie er am häufigsten eingelegt wurde früher. Das war die häufigste Art und dazu gab es Pellkartoffeln. Und wenn man noch was Gutes tun wollte, gab es einen Stück Butter dazu. Der Hering gehörte zum Essen des armen Mannes, wie man so schön sagt. Da gab es für eine Mark 10 und 15 Stück Salzheringe aus dem Fass. Das weiß ich noch als Junge, wenn es dann Geld gab hier bei der Hütte oder auf der Zeche, dann kamen die Frauen nicht wie heute mit einer Plastiktasche, sondern sie kamen mit dem Kinderwagen einkaufen und nahmen dann nicht einen Hering, wie man heute schon mal verkauft, sondern ein Dutzend, zwei Dutzend Heringe mit nach Hause und unter anderem auch andere Fischsorten. So ein Fass mit 500 bis 1000 Salzheringen war in 2 Tagen leer gekauft. Nachschub besorgte sich Großvater Schmitz in Emden. Die Stadt mit engem Kontakt nach Holland hat an der deutschen Nordseeküste die längste Tradition im Heringsfang. Doch als es dann richtig losging mit Deutschlands Heringsfischerei gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts, trugen die Schiffe der größten Loggerflotte die Buchstaben BV am Bug. BV für Bremen-Fegesack. Zu ihrer Blütezeit 1938 war die Bremen-Fegesacker Fischereigesellschaft mit ihren 68 Schiffen sogar die größte auf dem Kontinent. Knapp 2000 Menschen waren bei dem Unternehmen beschäftigt, 1/3 an Land und 2/3 an Bord. Seit 1936 gehörte auch Fritz Stolte dazu. Im zarten Alter von 15 Jahren trat er seine erste Reise an, auf dem Heringslogger Albrich mit der Nummer BV5, also einer der ersten 5, die für Fegesack überhaupt gebaut wurden. Nicht, das war einer von diesen ganz kleinen Dampfers gewesen. Das ein Dampflogger war das. Wie so aufwärts gegen Strom ist er gar nicht gegen angekommen. Der konnte nur mit abfließendem Wasser raus. Und mit der Flut konnte er rein. Da hat er nicht geschafft, gegen Strom. Und dann die Maschine, naja, die lief dann bei gutem Wetter lief die gut mit. Ansonsten ging alles per Segel, per Wind. Als Rebschießer fing Fritz Stolte auf dem Logger an. Sein Arbeitstag begann bereits kurz nach Mitternacht, wie für die anderen 16 Mann an Bord auch. Mit einem Schluck Kaffee und einem Kanten Brot im Bauch ging's ans Netze einholen. Fritz Stolte verschwand dazu für mehrere Stunden unter Deck im Rebraum. 5-6 Stunden dauerte es nämlich, bis die Fleet, die rund 3 Kilometer lange Netzwand, eingeholt war. Sie hing verbunden über senkrechte Stricke an eben diesem Reb, einem dicken Tau. Und das musste der kleine Fritz 3000 Meter lang im Rebraum unterbringen. Schön aufgedreht wie Lakritzschnecken und die schichtweise übereinander gelegt, ging das. Dann war die Gefahr gering, dass eine Schlinge beim Aussetzen falsch lief, eine Schneckenschicht mit Hochhob und den Repi gleich mit. Aber wehe dem, dass Kinken drinne sind, dann ist aber Holland in Not. Dann bleibt dir nur eins übrig, Kinken, schreist du laut, Kinken, nicht? Wenn der Matrose, der stand dann dicht am Mast, und am Mast, da war ja so ein geflochtenes Tau, nannten wir einen Schwief. Der hat den Schwief dann um den Rib geschlagen, und so hat er das dann zum Stoppen gekriegt, nicht? Hat ihn festgehalten. Und dann? Ja, naja, und dann gab es ein paar an den Ohren, nicht? Dass sie aufgepasst haben. Ja. An ein paar Backpfeifen dachte so ein Repi also schon beim Einholen, während er das dicke Tau erstmal in Schnecken legte. Hatten die Matrosen das ewig lange Netz aus dem Wasser gezogen und die Heringe aus den Maschen geschlagen, gab's Frühstück. Bratjes, frische Heringe gebraten. Das war unser Frühstück dann, nicht? Brot und die Bratjes. Schmeckt das? Schmecken sehr gut. Ich würde gerne ein paar essen jetzt, aber es gibt ja leider nicht mehr sowas, nicht? Sowas Gutes gibt's hier an Land gar nicht. Haben Sie das jeden Tag zum Frühstück gekriegt? Jeden Tag. War Ihnen das nicht über? Nein, man kann sich gar nicht überessen. Das will was heißen, denn die Heringssaison dauert von Mai bis Dezember mit nur ein paar wenigen freien Essen. Nach dem Frühstück ging's ans Schlachten und Einsalzen. Sitzplanken wurden vor der Brücke des Kapitäns aufgebaut. Dazu die Körbe für die Heringe, davor die Wabak, der Holztrog, in dem Salz und Fische vermischt wurden, und leere Fässer, die Kantjes. War der Fang Hering für Hering bis zum Mittagessen ausgenommen, konnte die Mannschaft sich für 2-3 Stunden in die Kojen fallen lassen, während die gesalzenen Heringe in den Fässern sackten. Bei etwas größeren Fängen gehörten Schlafschulden mit dazu. Singen war eine der Methoden, sich beim Schlachten wach zu halten. Oder der Wantenehmer, der Matrosenälteste, der den Nachschub verteilte, hat nachgeholfen. Einer Eingeschlafene, der hat ein Netz auf den Kopf gekriegt, dann war er wieder wach. Ja, wenn der Wantenehmer am Scheppen war, eingenickt, dann hast du einen drauf gekriegt. So, Schlag auf den Kopf, flogen dir die Heringe um die Ohren. Und der Lohn? Hat der gestimmt bei all der Plackerei? Zum Beispiel im Vergleich zu einem Maurer oder Schlosser? Aber sicher hat der mehr verdient. Sicher hat der mehr verdient. Ja, klar. Der hat nur 8 Stunden gearbeitet. Wir haben mal vielleicht 12 und 15 Stunden und sogar 20 Stunden. Nicht? Wenn wir das Geld gekriegt hätten, was der hier an Land kriegt, und dann das auf unsere Stunden über, dann hätten wir mehr gehabt. Doch Fritz Stolter erinnert sich trotzdem gern an seine Zeit bei der Bremen-Fegesacker Fischereigesellschaft. Genau wie Helene verzagt. Ihre beiden Kinder waren noch klein und ihr Mann arbeitslos, als sie dort anfing, 1953 als Heringspackerin. Denn an Land wurden die Kantjes noch einmal neu gepackt. Zur Einstellung gab's neben einer Sackschürze und Gummistiefeln eine Nummer. Unsere Nummern mussten wir auch immer eine Tonne aufschreiben, dass es unsere Tonnen waren, nicht? Mussten wir 28 Tonnen packen. Pro Tag macht bei nur 700 Heringen pro Tonne 20.000 Stück. Das heißt, alle 1,5 Sekunden ein Hering. Und das ging so. Der erste Hering, der kam an den Tonnenrand, nicht? Und dann der nächste Hering, die beiden nächsten kamen immer am Rand mit dem Kopf. Und der dritte kam davor. Und so, wenn dann die Reihe voll war, dann muss unten ganz schwarz sein. Und der Leib war immer oben. Ja, und so mussten wir das packen, denn von der anderen Seite wieder, nicht? Eine Seite so, eine Schicht so und andere Seite ging gesetzt. Ja, bis oben, bis die Tonne dann voll war. Da mussten Sie sich immer tief in die Tonne bewegen. Ja, ganz tief rein. Ja, und dann haben wir eine Nummer aufgeschrieben, kam dann der Küper, hat die zugemacht und da ist was passiert. Ich habe gedacht, mein Gott, 28 Tonnen packen, na, das schafft man wohl nicht. Und ich habe gedacht, die schaffen das, mache ich das auch. Und da habe ich ein bisschen gefuscht. Nicht? Habe ich unten ein paar Schichten gepackt und oben ein paar Schichten, in der Mitte habe ich reingeworfen. Ja, und dann stimmt das Gewicht wohl nicht, wenn die nicht richtig gepackt sind. Nicht? Und nächsten Tag komme ich da wieder hin, da standen alle meine Tonnen. Ich denke, was ist das denn? Umgedreht und der Boden war ja jetzt schwarz, nicht? Weil das Gewicht nicht gestimmt hat, haben sie meine Tonnen wieder aufgemacht. Nicht? Und da sagt der Meister, na, da hat nicht richtig gepackt, muss nochmal packen. Na, aber ich habe gedacht, das muss ich packen. Ich habe die wieder gepackt, 28 Tonnen. Na ja, und so blieb das denn. Nächstes Jahr kamen wir ja dann zum Sortieren dran. Das war besser, sagt Helene verzagt. Da gingen die Hände nicht mehr kaputt und das Salz brannte nicht so auf der Haut. Auch zu Hause am Waschtag die Lauge nicht. Und das Singen am Sortierband mit all den Frauen war auch schön. 8 Stunden haben wir arbeiten müssen. Wann fingen Sie an? Na, morgens um 6. Und wann? 2:30, nicht? 2:30, glaube ich, vor Feierabend. Und dann? Ja, sind wir dann nach Hause gefahren. Erstmal waschen. Viele haben sich nicht gewaschen, nicht? Die sind dann so schnell nach Hause gefahren. Aber die waren ja dann auch bekannt, nicht? Der ganze Bus hat dann gestunken. Nach Fisch. Geruch. Bei Brieger und Kuh in Altona eine Fischfabrik. Welche von den Frauen da Rollmöpse drin, also die kennst du gleich an Geruch raus. Bisschen säuerlich. Zieht richtig in der Haut ein. Da kannst du baden und schrubben und pudern. Nützt nix. Wenn du beim Tanzen die Augen zu und holst durch die Nase Luft, also glaubst echt, du hast einen 2-Zentner Rollmops in der Arme. Ich bin bei Phoenix in Horburg und da eine Schmelze. Da werden Gummistiefel und Autoreifen in eine Form geschmolzen. Und ich meine, also du kannst dir das nicht vorstellen. Manche von den Kollegen sagen, das stinkt schlimmer als in der Abdeckerei. Und die Luft ist ganz grün. Und wenn du mal husten musst, hast du ein Radiergummi im Taschentuch. Das Schlimmste ist aber, wenn du zum Tanzen. Nach Kaffeekäse kommst du gar nicht erst rein. Aber auch in schlimmsten Pressluftschuppen, wenn du dort, darf ich bitten, ne? Jede Alte bloß, ich soll mir erstmal mein Profil nachschneiden lassen. Doch bleiben eins zum Schluss denn bloß noch die Damen von Brieger und Kuh. Schalli sorgt dir um ganz schön gelenkige Hände von ihrer Rollmops-Dreherei. Und wenn du dich daran gewöhnt hast, riechst du es auch gar nicht mehr. Und er hat mal eine gekannt, die war eine Verpackung von der Fischmehlfabrik. Da ist Brieger und Kuh seine Rollmopsgarde noch Gold gegen. Kann sein, dass er recht hat. Aber die Kerle von Schamacher und Hellwig aus der Bohnenwachskocherei, die soll's mal riechen. Dagegen ist er auch Fischmehl wie Veilchen. Eine blaue Kiste, Eis rein, ein Schwall Heringe, Eis obendrauf, nächste Kiste. In Skagens Fischereihafen werden Heringe gelöscht. Die kleine Stadt an der Nordspitze Dänemarks ist zum Schonen der Neuzeit geworden. Es ist abends um 10. Okay, hast du denn einen coolen Flur? Ja, hier kommt der. Am Kai vor der Auktionshalle liegt ein norwegischer Fischdampfer. Aus seinem schwarzen Rumpf, der einige Meter hoch über die Kaimauer hinausragt, wird der Fang von dort gepumpt. Ein dicker schwarzer Schlauch führt zur Schütte an Land. Oben fallen sie herein und portionsweise flutschen die Heringe unten wieder heraus. Immer im Sechsertürmchen schweben die hellblauen Plastikkisten in die große Halle. Im Laufe der Nacht kommen die Fänge schwedischer und dänischer Schiffe dazu. Hunderte von Heringskisten, zusammengestellt in langen Blöcken, stehen zur Versteigerung bereit. Gegen 6 Uhr schlendern die Einkäufer durch die Reihen. Die Lausbuben sehen die Herren zwischen 40 und 60 aus, mit ihren Tüchern, die ihnen lang aus der Hosentasche heraushängen. Aber das gehört dazu. Schließlich wollen die glitschigen Heringe befühlt werden. Das sind schöne, runde Heringe, ne? Sie sehen gut aus, schön frisch. Guck, schöne, schöne, runde Heringe. Schöne, dicke Rücken. Sieht sie ganz gut aus. Lobende Worte eines Einkäufers aus Holland. Zur Matthiaszeit, vom Mai bis zum Juli, nehmen er und rund 15 weitere Kollegen Quartier in Europas wichtigstem Heringshafen und kaufen den Jahresbedarf für ihre Firmen. Neben einem runden Rücken, sprich ansehnlichem Fettgehalt von mindestens 12%, aber besser fast doppelt so viel, müssen auch die Essgewohnheiten der Flossentiere gestimmt haben. Denn nur orange-rote, winzige Krebschen liefern bei der Matthiasreife den richtigen Geschmack. Außerdem muss die Größe noch passen. Doch da gibt es oft Probleme, auch bei dieser Partie. Diese Heringe sind qualitätsweise sind sie gut, aber die Groß ist etwas. Für die holländische Markt brauchen wir die kleinere Arten und für die deutsche Markt, wo wir auch viel Heringe nachschicken, braucht man lieber die größere. Man hat für die holländische Markt kann man 8 bis 10 pro Kilo brauchen. Und für die deutsche Markt kann man 3 bis 6 brauchen. Und das Stückstahl 7, ja, das geht da inzwischen. Und hier gibt es 50% von die 7 Sortierung. Aber ich muss mich nicht jetzt mit die auch schon. Die Hälfte dieser Partie taugt also nicht für Matthias, weil sie für den holländischen Markt zu groß ist, aber für den deutschen Markt noch zu klein. Es ist 7 Uhr. Während Auktionator Ib Andersen das Mindestgebot nennt, drücken sich viele Einkäufer ihre Handys ans Ohr für die Verbindung nach Holland. Aber mit den Augen halten sie Kontakt mit Ib Andersen und er mit ihnen. Blitzschnell wandern seine Blicke durch den Halbkreis der 20, 30 Mann vor sich. Er scheint sie im Griff zu haben, wie ein Löwendompteur. Wer dann warum den Zuschlag bekommt, das bleibt das Geheimnis dieser heimlich öffentlichen Kommunikation. Nicht jeder Fang, der beim Auktionator unter den Hammer kommt, bringt für den Fischer einen guten Preis. Und besonders seit der Saisonauftakt durch die holländischen Matthias-Firmen um gut 3 Wochen vorgezogen wurde und der Startschuss schon in der letzten Maiwoche fällt, ist das Matthias-Geschäft eine Zitterpartie. Mal reicht der Fettgehalt nicht und wenn der stimmt, haben sich die Fische vielleicht in einer Größensortierung zum Schwarm zusammengefunden, die den holländischen Einkäufern nicht passt. Doch wegen des zu hohen Fettgehalts lassen sich die ungeliebten Zwischengrößen auch nicht über die Filetiermaschinen schicken. Unverkäufliche Heringe wandern ins Fischmehl und das drückt auf den Preis. Die Konsequenz? Karl Hermansen, gerade mit seinem Kutter vom Fang zurück, sagt, wie man sich zu helfen weiß. Both the Norwegian and the Danish people who fish after matches, the Swedes, all who use purse seiners, who catch a school of herring. Der Fischer aus Kagen nimmt niemanden aus. Wenn sie Matthias fischen, sagt er, sind alle gleich, Norweger, Dänen und Schweden. Wer dabei sein Ringnetz um so einen Heringsschwarm wirft und den dann an Bord holt, pumpt ihn wieder von Deck, wenn er nicht die richtige Größe hat. Wenn die Fische für den Matthiasmarkt nicht die richtige Größe haben, kommen sie wieder ins Wasser, sagt der Fischer. Neben der vielgescholtenen Gammelfischerei ist diese Praxis ebenso schuld am Verschwinden des Nordseeherings. Denn weiterleben können die Heringe nach ihrem unfreiwilligen Ausflug an Deck nicht mehr. Schon allein durch die Enge im Netz bekommt ihr Schuppenkleid tödliche Löcher. Da hilft auch keine Sortiermaschine an Bord, den Schaden zu begrenzen. Und so eine Maschine habe oft 1:10 sortiert, heißt es an der Küste. Nur 1/10 blieb also an Bord. Und der große Rest? A couple of years ago, it was the same thing with the mackerel. Yeah, everybody came home with only big mackerel. Karl Hermansen erzählt dazu eine Geschichte von Makrelen aus der Zeit, als die Fischer alle nur mit großen Exemplaren nach Hause kamen. Von Kollegen, die ihre knapp bemessenen Quoten, also das bisschen Fangmenge, das ihnen zugeteilt war, nicht mit kleinen, schlecht bezahlten Makrelen verplempern mochten. Und von Tauchern, die im norwegischen Teil der Nordsee eine Ölleitung überprüfen wollten, begraben von gut 2 Meter hoch aufgeschichteten toten Makrelen. Die Fachwelt kennt das Phänomen und hat dafür ein Wort. Discard, laut Wörterbuch Ausschuss. Die deutsche Fischereibürokratie nennt sie Rückwürfe und meint damit Fische, die nach dem Fang wieder ins Meer geworfen werden, obwohl man sie eigentlich essen könnte. Das Problem wird unterschätzt. Auch Heringe gehörten zu den Discards, sagt Karl Hermansen, und eben Makrelen. Ein Hering und eine Makrele waren ein Herz sowohl als auch Seele. Er schwamm mit ihr durch die Kanäle, damit der Makrele nichts fehle. sie kamen ins offene Gewässer, da wurde der Hering schon kesser. Er sprach, sei mein Weib, das wär besser. Sie sprach, ach du süßer Erpresser. Was nützt es, dass ich es verhehle? Sie wurde nun bald Mama Krele. Doch er sprach, ich mich drum quäle. Erlaubt mir, dass ich mich empfehle. Sie senkte gekränkt ihre Lider und blickte empört auf ihn nieder. Ihr Mannsleut seid herzlose Brüder, im Fischgericht sehen wir uns wieder. So klingt das Sonargerät eines Großkutters. Er dampft westlich von Skagen in der Nordsee. Wie auf einem Radarschirm kreist der Suchstrahl und durchleuchtet die Unterwasserwelt. Im Umkreis von 2 Kilometern kein Heringsschwarm, der diesen Namen verdient. Immer nur Punkte auf dem Schirm statt dicker Kleckse. Dabei durchpflügt der schwedische Großkutter Astrid das Meer schon seit über 12 Stunden. Es macht sich schon bemerkbar, dass der Bestand an Nordseeheringen deutlich unter die kritische Grenze abgesackt ist, auf die sich die Mitglieder des Internationalen Rats für Meeresforschung einigen konnten. Manche hätten sie lieber etwas höher gesetzt als 800.000 Tonnen. Doch auch die sind immer noch nicht wieder erreicht, trotz drastisch gekürzter Quoten im Sommer 96 und 97. Auf dem Sonargerät zeigt sich schließlich doch ein etwas größerer Klecks. Gunnar Utbult, zweiter Mann an Bord der Astrid, ist erleichtert. It's in about 10 fathoms deep in the water from the surface. Maybe 15 tons. It's not so big. It's a small shoal. It's bad weather, but I think we will try. Mit seinen 15 Tonnen ist der Schwarm, der da in 15 Meter Tiefe schwimmt, zwar etwas klein, aber doch einen Versuch wert, trotz des schlechten Wetters. Statt Abendbrot heißt es also Netz aussetzen. Aus dem großen Kasten auf dem Achterdeck rumpelt die Ringwade über Bord. Gelbe Bälle aus Hartschaum, die am Kopftau der Netzwand befestigt sind, schlagen beim Aussetzen gegen die Bordwand. Kapitän Leif Johansson setzt zum Bogen an und fährt einmal im Kreis. Als die große gelbe Perlenkette geschlossen ist, 700 Meter ist sie lang, und die untere Netzkante, tief im Wasser, zu einem Beutel zusammengezogen, gibt es für den Heringsschwarm kein Entkommen mehr. Durch die 3 dicken Stutzen des Powerblocks quetschen sich die Hartschaumbälle wieder an Deck. Die Perlenkette auf dem Wasser wird immer enger, bis die Heringe schließlich nicht mehr schwimmen, sondern nur noch zappeln können im Meerwasser neben der Bordwand. Bei so viel mächtiger Technik wirkt die kleine Handwaage, die Gunnar Utbult jetzt hervorholt, ein bisschen fehl am Platz. Die 10-Kilo-Probe ist noch nicht komplett. How many herrings in 10 kilos? See if it's the right size. Stimmt die Größenzusammensetzung, ist die bange Frage. 30, 32. Zu dritt hocken sie im Ölzeug auf dem nassen Deck und zählen die Probe aus. Dann können Steuermann und Maschinist für alle 9 an Bord das Ergebnis verkünden. 82. 82. Die Größe stimmt. 8 Heringe 82. auf 1 Kilo. Gerade klein genug für den holländischen Markt. Erleichterung macht sich breit unter der Besatzung. 4 grüne Heringe fuhren in die Mandschurei. Ein schwarzer Bär fraß einen auf, da waren's nur noch 3. 3 grüne Heringe, die standen mal am Kai. Der eine fuhr nach Indien, da waren's nur noch 2. 2 grüne Heringe, die frühstückten im Hain. Der eine musste plötzlich mal, der andere blieb allein. In einer Skagener Fischfabrik bekommt der Hering, der sich vor den holländischen Einkäufern als würdig erwies, den entscheidenden Schnitt verpasst. Durch ihn erhält der ordinäre Nordseehering die Weihe zum holländischen Matthias. Der Matthias-Kandidat wird gekehlt. Über 100 Frauen und Männer aus Island, von den Färöern, aus Dänemark, Bosnien und anderen Ländern machen immer dieselbe Handbewegung. You just put it in the cheek of the fish and then you pull it up like this. Eine Studentin aus Island führt es vor. Messer hinterm Kiemendeckel rein, was von den Eingeweiden rausziehen, aufs Band fallen lassen, nächsten. Alle 4 Sekunden ein Hering. Kehlen wird diese Prozedur genannt, auf Holländisch Kaken. Angeblich eine holländische Erfindung, wie die dortigen Matthias-Firmen alljährlich aufs Neue verkünden lassen. Mal heißt der geniale Mensch Bierfliet, mal Beukelsohn. Und das entscheidende Jahr soll 1395 oder etwas später gewesen sein. Vor dieser holländischen Erfindung habe die Welt den Hering unausgenommen eingesalzen und ins Fass gepackt. Naja, was dazu wohl die Frauen auf Schonen gesagt hätten, die bekanntlich schon rund 200 Jahre vor diesem Herrn Heringe ausgenommen haben? Mit Salz vermischt werden die Heringe in der Fabrik nicht mehr von Hand, sondern automatisch. In Anlagen, die aussehen wie überdimensionale Waschmaschinentrommeln. Jede Partie dreht dort ein paar Runden und fällt dann in eine große Kunststoffkiste. Dies ist die letzte Station vor der Reise nach Holland, auf der 16 Stunden Zeit sind, zum fertigen Matthias zu reifen. Spätestens danach werden sie eingefroren. Einmal muss sein, wegen der Wurmlarven. Wie viel Salz die fertigen Matthias einmal enthalten? Das analysieren die dänischen Firmen nicht mehr. We don't test that because they are out of the country at the time. They drove to Holland. So we don't see them again. And we let the Dutch eat them. Nicht, dass die Dänen nichts anzufangen wüssten mit Hering. Im Gegenteil. Kräuterhering nennen sie ihren Matthias. Also Kräuter auf Dänisch ist wie Gewürze auf Deutsch. So bis um 12 verschiedene Typen. Also für die Farbe ist das Sandelholz und Paprika. Für den Geschmack Piment, Schwarzpfeffer, Weißpfeffer und Madagaskarpfeffer. Nelken gibt es dazu. Da gibt es Koriander dazu. Muskatnüsse, Muskatblumen. Und was haben wir dann? Zimt und Piment. Das ist so die Hauptsache. Ne? Da gibt es ja selbstverständlich noch mehr. Ne? 1 bis 2 Kilogramm Gewürze braucht man nach Börge Christensens Rezept für 100 Kilo geköpfte Herbstheringe aus der Nordsee. Außerdem rund 15 Kilo Salz und gut halb so viel Zucker. So, die Matthias bei uns wird ja auch gegessen, ähnlich wie in anderen Ländern im Frühjahr nicht? Oder im Juni. Aber das ist dann nicht dasselbe Jahr, sondern das von das Jahr vorher. Das ist der Matthias. Ne? Eine Delikatesse ist das. Noch ein Rezept. Der Hering, der aus fernen Zonen sich in den Ozean verirrt, ahnt nicht, dass man zu grünen Bohnen einst seinen Leichnam legen wird. Der Autor dieser Zeilen? Unbekannt. Doch seine Herkunft ist klar. Matthias mit grünen Bohnen und neuen Kartoffeln, dieses Rezept stammt aus Glückstadt. Der Stadt, die stolz ist auf das älteste Matthiasfest der Republik. Nur mit dem Auftakt zu ihren Matthiaswochen, da hat es die kleine Stadt an der Unterelbe gar nicht eilig. Glückstadt hängt 3 Wochen hinter den anderen Städten in Deutschland, in denen Hollands Matthias-Industrie jetzt auch Veranstaltungen organisieren lässt, und zwar Ende Mai. In Glückstadt hingegen feiert man den neuen Matthias erst Mitte Juni, und das schon seit 30 Jahren. Die Idee dazu hatte Manfred Bruhn, der langjährige Bürgermeister der Stadt. Wir haben die Matthiaswochen bewusst um die Zeit Mitte Juni gelegt, mit ihrem Beginn, weil wir sicher sein wollten, dass wir dann auch frischen Matthias der Saison haben. Und je nach Witterungsverlauf im Winter kann das passieren, dass auch Anfang Juni noch kaum frische Matthias zu haben sind. Außerdem war es üblich, als Glückstadt noch eine eigene Heringsflotte hatte, den neuen Matthias, den die Logger brachten, mindestens mit neuen Kartoffeln zu essen. Ebenfalls eine Spezialität der Region. Dank moderner Folientechnik kann man den Erntetermin von Frühkartoffeln heute etwas vorverlegen. Aber Hering für Matthias lässt sich nicht unter Folie ziehen. Und übrigens frage ich Ihnen kein Geheimnis, wenn ich sage, dass der Matthias, der im Juli auf den Tisch kommt, im Zweifel besser schmeckt als der Matthias aus dem Juni, nämlich den hat er 22-23% Fett. Weswegen auch über Jahrhunderte die Regel galt, in der Nordsee erst zu Johanni, also am 25. Juni, die Netze nach dem neuen Hering auszuwerfen. Europas Hauptlieferant, Hollands Matthias-Industrie, kümmert sich schon seit Jahren nicht mehr darum und lässt 4 Wochen vorher feiern. Der Königin aber darf sie das erste neue Matthias-Fässchen meist nicht vor Juli überreichen. Auch Schleswig-Holsteins Landesmutter schließt sich dem Motto an, kommen lassen. Zu Glückstadts 30. Matthias-Wochen ist Heide Simonis angereist und steht auf der Rathaustreppe, bereit für den ersten Biss in den neuen Matthias. Er wird immer noch von Glückstädtern hergestellt. Aber bevor die Ministerpräsidentin verkünden kann, ob sich die 10 Tage Reifezeit gelohnt haben für die stadteigene Spezialität, ist noch jemand anders dran. Und ich erlebe es ehrenhalber zu Ihre Majestät, mein Verehrte. Ministerpräsidentin Simonis fragt artig nach der richtigen Etikette. Hofknicks, bitte. Für den Hofknicks vor dem Erfinder der Matthias-Wochen darf sich die Ministerpräsidentin aber erst noch stärken. Das Matthias-Fass wird aufgeklopft und aus der ersten Schicht dicht gepackter Heringe einer herausgefingert. Noch die Haut abziehen vom Rücken und diesen dann silbrig-rosa und schier der Regierungschefin vor die Zähne halten. Doch Heide Simonis, gewohnt selbst alles im Griff zu haben, isst eigentlich niemanden aus der Hand, auch keinen Hering. Ich krieg ihn ja nicht. Doch dann der Biss. Das Fest kann beginnen. Doch zuvor noch dies. Heringe versenkten Schiff. Sie wollten sich nicht einfach ergeben. Deshalb schwammen die Heringe, die einem norwegischen Kutter ins Schleppnetz gegangen waren, um ihr Leben und versenkten das 19 Meter lange Schiff. Die Besatzung der Steinholm hatte den Fang gerade an Bord hieven wollen, als die Heringe im Netz unterm Schiff durchschwammen und es zum Kentern brachten. Ich fische, seit ich 14 bin, so Kapitän Geir Nikolaisen 49. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Er hatte versucht, die Leinen zu kappen, musste aber mit der Besatzung den Kutter verlassen. Sie wurden von einem Schiff aufgefischt. Die Steinholm versank im Nordmeer vor den Lofoten. Des Herings Rache für die Erhöhung der Quoten. Ein grüner Hering, der weinete gar sehr. Da nahm er einen Anlauf und sprang zurück ins Meer. Und viele Jahre später, da konnte man sie sehen, in 100 Metern Tiefe, da waren's wieder 10. Vom Aufstieg des Arme-Leute-Fischs. Eine kleine Kulturgeschichte des Herings von Astrid Mathieu. Mit Texten von Wolf Erlbruch, Günter Grass, Theodor Lindner, Wolfgang Sieg und Benno Strand. Es sprachen Gabriele Blum, Edgar Böhlke, Jochen Kolender und Wolfgang Sieg. Technische Realisation Günter Kasper. Regieassistenz Fabian von Freyer. Regie Petra Feldhoff. Redaktion Kurt Hondrich. Radio Bremen 2. Das Feature am Montagabend. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks und Radio Bremens aus dem Jahre 1998. Informationen zu der eben gehörten Sendung finden Sie im Internet unter www.radiobremen.de. Schreiben Sie Radio Bremen bitte in einem Wort. Am nächsten Montag senden wir an dieser Stelle Folge 2 unserer Reihe Transit auf der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Hartwig Tegeler berichtet über die Geschichte der Telekommunikation und wirft einen Blick in die Zukunft. Fenster zur Welt vom Telegrafen zur Telepolis am nächsten Montag, das ist der 1. März um 22.05 Uhr hier auf Radio Bremen 2. Literatur im Maritim. Literatur live. Leben, Arbeit und Selbsterkenntnis sind zu keiner Zeit für ihn selbstverständlich gewesen. Er verkörpert Weltbewusstheit und Innovation einer universalen und kollektiven Kultur. Und er ist kein Intelligenzler des Bürgertums und also kein engagierter Autor geworden. Dichter und andere Gesellen. Christoph Meckel liest aus neuen Erzählungen. Eine literarische Matinee, veranstaltet von Radio Bremen 2, am Sonntag, den 28. Februar, um 11 Uhr im Hotel Maritim.